nicht im Grab. Halleluja, Jesus, Jesus, du lebst. Oh, du bliebst nicht im Grab. Oh, wir danken dir. Und wir danken dir, Vater, dass dieses selbe Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, in uns als deinen Kindern wirksam ist, Herr. Und wir danken dir, dass diese selbe Kraft, die dich aus den Toten auferweckt hat, Herr, dass sie um uns herum die geistlich Toten auferwecken will, Herr. Danke, Herr, dass diese selbe Kraft durch uns wirkt, Herr, um die Kranken zu heilen, die Gebundenen zu befreien, die Toten aufzuwecken, Herr. Herr, danke, Herr, dass wir in dieser selben Kraft unterwegs sein dürfen, Herr. Danke, dass diese selbe Kraft mit uns ist, Herr. Und danke, Herr, dass es diese Kraft ist, Herr. Herr, die Zeuge sein leicht macht, Herr. Die ein Zeuge zu sein für dich, Jesus. Zu evangelisieren, das Evangelium weiterzugeben, Herr. Nicht zu einer schweren Bürde werden lässt, Herr, sondern zu einer Leichtigkeit, zu einer Freude, Herr. Zu einer Freude, Herr. Halleluja, die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Halleluja, die Freude an der Auferweckung von Jesus aus den Toten, die Freude an der Liebe des Vaters ist unsere Kraft. Dieselbe Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, ist in uns wirksam. Es ist die Kraft der übernatürlichen Freude Gottes. Es ist die Kraft der Befähigung Gottes. Es ist die Kraft der Zeichen und Wunder, es ist die Kraft des mächtigen Wirkens Gottes. Diese selbe Kraft ist in dir wirksam. Halleluja. Halleluja, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr, dass es für uns keinen Grund gibt, Herr, oder irgendeiner Decke der Schwere oder Decke der Minderwertigkeit oder Decke, wo wir uns verstecken vor den Menschen, Herr, unser Christsein verstecken, Herr. Danke, dass es für uns keinen Grund gibt, uns zu verstecken, sondern im Gegenteil, Herr. Herr, wir haben von dir die beste Botschaft der Welt bekommen, Herr, das Evangelium. Herr, es ist die Kraft Gottes zum Heil jeden, der daran glaubt, Herr. Danke, Herr, dass diese Kraft in uns wirksam ist. Herr. Danke, dass diese Kraft in jedem wirksam ist, in dem Jesus lebt, Herr. Halleluja, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, diese Kraft zu entdecken, Herr. Danke, Herr, dass du uns hilfst, diese Kraft rauszulassen, Herr. Danke, dass du uns hilfst, diese Kraft weiterzugeben, Herr. Danke, dass du uns darin aktivierst, Herr, diese Kraft mit Weisheit, mit Liebe, aber auch mit Entschiedenheit, mit Glauben und mit Kühnheit weiterzugeben, Herr. Danke dafür, Heiliger Geist. Danke für dein Werk heute Abend hier an jedem Einzelnen, Herr. Danke, Herr, dass du uns zurüstest, in dieser Zeit einen Unterschied zu machen, Herr. Danke, dass du uns zurüstest, Herr, die Ernte einzubringen, Herr. Danke, dass du uns zurüstest, wirklich in den nächsten Jahren, wirklich, Herr, das Evangelium Millionen, Millionen und Abermillionen von Menschen in Europa zu verkünden und weltweit, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Ihr aber werdet Kraft empfangen, hat Jesus gesagt, und ihr werdet meine Zeugen sein. Danke, Herr, dass diese Kraft in uns wirksam ist, Herr. Danke, dass diese Kraft heute Abend in unseren Herzen neu angefacht wird, in jedem Einzelnen. Herr. Danke, dass diese Kraft jeden Deckel hebt. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ich hatte den Eindruck, dass jemand hier ist oder auch über Livestream zuschaut oder beides. Und es ist so tatsächlich, dass wie auf deinem Leben aufgrund von verschiedenen Dingen und Umständen, die gewesen ist, wie eine Schwere auf deinem Leben. Es sind Dinge, die sind schon vorbei. Es war in der Vergangenheit, aber da ist immer noch diese Schwere auf deinem Leben. Und Gott möchte dich heute Abend wirklich durchbrechen lassen in eine andere Dimension von Leben. Und wo du wirklich wieder ganz neu und vielleicht wie nie zuvor ein effektives Zeugnis bist für deine Umgebung, weil einfach dieser Schleier der Vergangenheit von dir abgefallen ist, weil du die Schwere der Vergangenheit überwunden hast. Und er möchte wirklich, das ist das Wort Gottes, das ich hatte für dich, er möchte, dass du dich wirklich darauf konzentrierst. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Die Freude am Herrn ist deine Kraft. Und vielleicht ist es genau das, was du am allerwenigsten hören willst in deiner Situation, die Freude am Herrn, weil du dich am allerwenigsten danach fühlst. Aber genau das ist, was du brauchst. Gott hat mir vor vielen Jahren, hat er zu mir gesagt, you are my happy preacher, Georg. Und das hat er auch zu mir gesagt, weil er wusste, dass ich das brauche, weil ich die Freude damals noch nicht so gut kannte. Also hat er es mir zugesprochen, hat er gesagt, you are my happy preacher. Und er hat gesagt, okay, aye, aye, Sir, ich werde mich da hinein bewegen. Halleluja. Und genauso sagt er heute Abend zu dir, die Freude am Herrn ist deine Kraft. Bewege dich in diese Dimension der Freude Gottes. Sei ganz offen dafür, sei ganz bewusst da drin auch. Ja, verbinde dich ganz bewusst immer wieder mit der Freude Gottes. Sag einfach, Heiliger Geist, zeige mir die Macht deiner übernatürlichen Freude in meinem Leben und du wirst durchbrechen. Diese Schleier der Vergangenheit werden abfallen. Diese Schleier der Vergangenheit, du wirst sie hinter dir lassen. Ist jemand hier, den das ganz spezifisch jetzt gerade dieses Wort trifft, dann komm einfach kurz her. Komm einfach kurz her. Ich lege dir ganz kurz die Hand auf, weil der Heilige Geist möchte dich einfach berühren. Er möchte einfach wirklich diese Freude am Herrn dich durchbrechen lassen. Einfach, ihr zwei wart, ihr habt euch gemeldet. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr. Herr, du sagst in deinem Wort, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung, Herr. Das Alte ist vergangen, Herr. Siehe, Neues ist geworden, Herr. Und so sage ich jetzt in dem Namen Jesus, ich rufe aus über meinen Bruder, Herr. Herr, dass die Schatten der Vergangenheit jetzt zum Ende kommen, Herr. In dem Namen von Jesus, Herr. Herr, dass die Schatten der Vergangenheit jetzt abfallen in dem Namen Jesus, Herr. Und dass die Freude am Herrn durchbricht, Herr. Durchbricht, Herr. Gib ihm eine Erfahrung mit der Freude am Herrn. Gib ihm eine Erfahrung mit der Freude am Herrn. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Sag ihm einfach ganz bewusst, sag, Vater, ich öffne mich ganz bewusst für die Kraft deiner Freude. Ich vertraue dir, dass deine Freude stärker ist als alles, was in meiner Vergangenheit gewesen ist. Und ich werde dein Happy Preacher sein. In Jesu Namen. Wir sind alle Preacher des Evangeliums. Halleluja. Empfang es. Empfang es in Jesu Namen. Empfang es in Jesu Namen. Empfang es in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ein neuer Tag. Ein neuer Tag. Ein neuer Tag. Ein neuer Tag. Danke, Vater. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Halleluja. Jetzt sag mal zu irgendjemand in deiner Nähe, egal wo du bist jetzt gerade, während du zum Platz gehst, sag einfach zu irgendjemand in deiner Nähe, die Freude am Herrn ist deine Kraft. Halleluja. Das gilt für jeden. Die Freude am Herrn ist deine Kraft. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. So, und jetzt freue ich mich heute Abend, dass jemand heute Abend uns dienen wird, der die Freude im Herrn auch kennt. Nämlich die Freude insbesondere, wirklich die größte Freude. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist die größte Freude zu erleben, wenn ein Mensch zu Jesus kommt. Wenn ich sehen darf, wie ein Mensch durch mich zu Jesus kommt. Das ist die größte Freude, oder? Amen. Halleluja. Und ganz ehrlich, ich kenne viele Männer Gottes und viele Frauen Gottes auf der ganzen Welt, aber ich kenne keinen, der so eine Salbung spezifisch dafür hat, die Christen, den Leib Christi zu aktivieren, wirklich für den Alltag zu aktivieren, Menschen das Evangelium weiterzugeben. Halleluja. Werner ist jetzt schon zum dritten Mal hier bei uns bei Glory Life und jedes Mal, wenn er da ist, merke ich es bei mir selber. Ja? Ich meine, weißt du, wenn wir Gastsprecher einladen, dann laden wir sie nicht ein, weil wir sagen, ja, jetzt wollen wir den Leuten mal was bieten oder so, sondern dann lade ich sie ein, weil ich sage, Herr, das, was der Gastsprecher hat, das brauche ich selber. Amen. Ich lade keinen Gastsprecher ein, wo ich sage, das brauche ich gar nicht, was der hat, sondern ich lade Gastsprecher ein, wo ich selber weiß, das brauche ich. Und jedes Mal, weißt du, wenn der Werner kommt, dann spüre ich einfach bei mir, wie es wieder einen Schub tut. Halleluja. Und heute Abend, das haben wir vorher beschlossen, heute Abend wird es so sein, heute Abend wird es nicht nur einen Schub bei dir tun, sondern von heute Abend an wird es zu einem dauerhaften Fluss werden, so dass es nicht mehr aufhört. Amen. Weil Johannes 4, Vers 14 heißt es, wer von dem Wasser trinkt, sagt Jesus, das ich ihm zu trinken geben werde, in dessen Innersten wird dieses Wasser zu einer Quelle werden, die ins ewige Leben fließt. Also hört nicht mehr auf. Amen. Und der Werner wird uns heute Abend, Werner Nachtigall, wird uns heute Abend trainieren, wirklich das Wasser des Lebens fließen zu lassen. Es ist wirklich eine große Ehre, dass er hier ist. Er trainiert auf der ganzen Welt Millionen von Leuten. Heute habe ich wieder die Zahlen gehört. Ich weiß nicht mehr, wie viele Millionen hier und wie viele Millionen da. Auf jeden Fall ganz viele Millionen und Abermillionen von Christen, die durch ihn bereits trainiert wurden in den letzten Jahren. Ich glaube, das vorletzte Mal, als er hier war, war er gerade am Tag oder zwei Tage davor in Nigeria gewesen und hat vor 1 Million Menschen da gesprochen und 1 Million Christen aktiviert im Evangelisieren. Ja. Und jetzt heute Abend kommt er zu unseren 628 Glory Life Schülern. Das ist doch der Hammer. Was für eine Ehre. Amen, dass du trainiert wirst. Halleluja. Und zu einem Mann Gottes, Werner, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns auf das, was du uns bringst heute Abend. Halleluja. Ach Mensch, ihr Lieben, ich freue mich, bei euch zu sein. Schon das dritte Mal. Das Gefühl, ich war schon öfters hier. Das ist irgendwie schon so ein bisschen Family. Und ich habe vorhin schon gesagt, das, was ich heute mache, heute Abend hier, ist Premiere, das allererste Mal. Wenn es nicht gut wird, werden am Ende Äpfel und faule Eier verteilt. Könnt ihr gerne nach vorne schmeißen. Falls es aber gut wird, dann geht ihr raus und habt einen Job. Und der wird heiß. Der wird heiß, Freunde. Weil der Prophet Joel hat vorhergesagt, was dann erfüllt wurde, als Jesus den letzten Satz seines Lebens hier auf Erden gesagt hat. Prophet Joel sagte, am Ende werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Du bist mit inbegriffen. Auf alles Fleisch. Dann hat Jesus, das war sein letzter Satz. Ich meine, wenn ich nur noch einen Satz habe. Stell mal vor, meine ganze Familie, ich habe eine Frau, 3 Kinder, 6 Enkel, werden immer mehr. Und alle sind da und ich habe nur noch einen Satz. Ja, dann mache ich keine Späßchen, dann frage ich nicht nach Fußballergebnissen, dann hau ich das Letzte, das Zentrale, das Wichtigste raus. Und das ist der Satz. Ihr aber werdet Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Die Verheißung von dem Propheten Joel hat sich hier erfüllt. Jesus hat es gesagt, wenige Tage später kam die Kraft. Und was ist passiert? Freunde, ganz ehrlich. Davon träume ich nicht nur, das sehen wir, das nimmt immer mehr zu. 11 Gestalten, eine hatte sich gerade verabschiedet, hat sich aufgehängt. 11 Gestalten, gerade noch den Herrn verraten. Ich meine, der eine rennt weg, splitternackt, der nächste verpfeift Jesus, selbst knickt er ein von der jungen Frau und dann kommt der Heilige Geist auf diese vollkommenen normalen Typen, Versager, Loser, was für eine Truppe. Ich meine, ganz ehrlich, ich meine, Jesus fährt zum Himmel hoch und Erzengel Gabriel sagt, Himmel hilft, diese 11 Flachzangen, ehrlich jetzt, das wird nichts. Und Jesus sagt, beruhigt euch, Freunde, der Heilige Geist kommt. Und jetzt wisst ihr, was passiert ist. Der Heilige Geist kam, diese 11, und dann waren ja noch ein paar andere dazu, die 120 wurden erfüllt mit Gottes Kraft. Und die 120... Die 11 plus den neu dazugewählten 12, sie haben die Welt auf den Kopf gestellt. Freunde, jetzt gucken 820, einige sind hier, der Rest guckt zu. Stell mal vor, 628, erfüllt vom Heiligen Geist. Freunde, wir wollen Deutschland auf den Kopf stellen. Also mein Ziel ist nicht, dass wir 3 Leute erreichen, sondern unser Ziel ist ganz klar, wir wollen unser Land auf den Kopf stellen. Darum geht's, darum bin ich hier. Und wer weiß, was heute Abend passiert. Ich bin gespannt. Hat aber gar keinen Spaß gemacht. Oder? Okay, also ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist schon gehört, ich bin Werner Nachtigall aus Berlin. Und ich habe, als ich in Hannover gewohnt habe, da komme ich ursprünglich her, ein Problem gehabt, das kann ich nur so beschreiben. 21 Jahre habe ich nie das Evangelium gehört, nie. In unserem Land, was das Land der Reformation ist, wir haben den Bibeldruck erfunden. Die größte damalige Gebets- und Missionsbewegung kam aus unserem Land und in diesem Land habe ich nie das Evangelium gehört. Freunde, das Evangelium ist die größte Botschaft dieser Welt. Das, was wir gerade gesungen haben, unser Herr starb am Kreuz, Gott selbst ließ sich an ein Kreuz nageln, am dritten Tag ist er auferstanden und die meisten Christen in unserem Land sind U-Boot-Christen. Sie tauchen am Sonntag auf, Halleluja, Herr, oh ja, Herr, ich mache alles, was du willst, aber am Montag, blub, blub, blub, blub, blub, tauchen sie wieder ab. Und das ist ein Problem. Und wir haben uns überlegt, das Problem kann man ändern. Das ist, was der Herr vorhat. Das ist ganz klar, was er gesagt hat. Ihr werdet meine Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Als ich das Evangelium von Jesus gehört habe, dass es einen Gott gibt, ich war früher ein ziemlich verrückter Partyvogel, mein Traum war eher, ich wollte Rockstar werden. Ich habe gedacht, die haben ja ein fröhliches Leben, fliegen um die Welt, müssen nicht arbeiten, machen nur ein bisschen Musik und können die ganze Nacht saufen und feiern. Das war so meine Vorstellung vom Leben. Das Problem war nur, ich habe dann diese Leute getroffen. Ich habe mit Kiss gefeiert, habe diese ganzen Jungs dann persönlich kennengelernt und habe ihre leeren Augen gesehen. Und ich habe festgestellt, Ruhm, Geld, all das macht für eine kurze Zeit happy, auf Dauer nicht. Macht uns nicht glücklich. Wir können alles haben in dieser Welt. Alles. Und ich habe diese Leute einen nach dem anderen getroffen und ich war geschockt über die leeren Augen, die ich zum Teil gesehen habe. Dann habe ich Jesus kennengelernt und dieser Tag war der größte meines Lebens. Es war der 14. September 1983, abends um 21 Uhr irgendwas. Es war der größte Augenblick meines Lebens, als Jesus in mein Leben kam. Wisst ihr, was ich eine Stunde später gemacht habe? Es musste mir keiner sagen. Musste mir keiner sagen, Werner, du musst jetzt evangelisieren. Also ehrlich, wenn man diese Botschaft hört und schweigt, ist irgendwas falsch. Wenn wir wirklich wissen, worüber wir reden, dass Gott aus Liebe für uns am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er lebt, dass er gesagt hat, Leute, ich lade euch alle ein, die ganze Ewigkeit mit mir zu verbringen. Unglaublich, also Ich konnte gar nicht schweigen. Ich musste sofort jemand von Jesus erzählen. Dann hat Gott mich berufen als Evangelist und ich habe dreimal versucht, dem Herrn auszureden. Ich habe ihm gesagt, hey, ich bin es, ich bin der Falsche. Dreimal habe ich versucht, Gott zu überzeugen, dass ich der Falsche bin. Ich habe gesagt, das wird nichts mit mir. Vielleicht denkst du auch, wenn du jetzt zuhörst, ne, der Werner weiß gar nicht, wer er ist. Also vielleicht hast du Angst, Menschen von Jesus zu erzählen. Oder egal, was dein Problem ist, hier steht auch einer, ich gehöre mit dazu. Ich habe gedacht, Herr, ich traue mich nicht, vor Menschen zu reden. Das war mein erstes Problem. Also vor mehr als 50, 100 Leuten bin ich eingeknickt. Ich war nie schüchtern, gar nicht. Ich hatte immer eine große Klappe gehabt. Das war nicht mein Problem. Aber vor vielen Menschen zu stehen, und vielen waren 100, das zweite war, hat Gott gesagt, jetzt geht's aber einmal um die Welt. Du wirst das Evangelium überall verkündigen. Ich sage, ja, jetzt wird's wirklich lustig. Frag meine Englischlehrerin. Die wird dir erzählen können, wie schlecht mein Englisch ist. Und das hat sich auch nicht gebessert, wurde immer schlechter. Und ihr habt ja gerade gehört, das letzte Mal, als ich bei euch war, kam ich gerade aus Nigeria. Und wir haben dort den Auftakt gestartet, um ganz Afrika in 10 Jahren zu erreichen. Und ich habe vor 1,2 Millionen Menschen gesprochen. Meine Englischlehrerin würde in Ohnmacht fallen. Aber wisst ihr was? Gott hat mich berufen, der ich nicht fähig war. Gott beruft dich, der du nicht fähig bist. Gib dir den Heiligen Geist, seine Power, damit du durch ihn zum Zeugen wirst. Dann hat Gott mir eine Vision gegeben, das habe ich wahrscheinlich auch das letzte Mal erzählt. Und wir mobilisieren auf der ganzen Welt Christen, überall. Als ich diese Vision gesehen habe, ich war für 2 Tage, boah, war das Glory. Also vorhin, also an Beten, ich habe es echt genossen, das war Glory. Was ich dort erlebt habe, das war 2 Tage, wirklich in seiner Gegenwart. Ich war nicht mehr irgendwie auf dieser Welt. Ich war zwischen dem Himmel und ein Fuß halbwegs noch auf der Erde. Aber nach 2 Tagen fing der deutsche Verstand wieder an zu funktionieren. Und ich habe gedacht, hey, das wird nichts. Ich bin's. Ich habe keine Kontakte, ich habe keine großen Spenden, keine Millionäre aus Amerika, die mich kennen und ihr Geld mir geben. Ich habe ein paar Cent in der Tasche, ich habe nichts. Der Herr hätte sagen können, Werner, mach dir überhaupt keine Sorgen. Ich habe alles. alles und du dienst mir. Und das will ich auch dir sagen. Du dienst Gott, einem Gott, dem keine Grenzen gesetzt sind. Einem Gott, bei dem alles möglich ist. Was ich in 12 Jahren gesehen habe, ist, dass bei Gott alles möglich ist. Das Wort unmöglich existiert in Deutschland, existiert in jedem Büro eines Beamten und so weiter. Im Himmel existiert das Wort unmöglich nicht. Bei Gott gibt es keine Grenzen, bei ihm sind... Und Freunde, diesem Gott dienst du. Dienst du. Und ich wusste gar nicht, worauf ich mich eingelassen habe, als ich vor 12 Jahren gesagt habe, Herr, hier bin ich, sende mich. Am Ende beten wir, Herr, hier bin ich, sende mich. Und du weißt nicht, auf was du dich einlässt. Ich sage dir, jetzt wird's richtig lustig. Wirklich jetzt, kein Spaß. Wir haben in 12 Jahren über 41 Millionen Menschen zu Jesus führen dürfen. Ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Millionen, die Zahlen kennt der Himmel. Allein in diesem Jahr über 5,1 Millionen Menschen, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Nicht, weil ich hingekommen bin und gepredigt habe, sondern weil die ganze Gemeinde geht. Das, was der Plan Gottes ist. Wir aktivieren die Gemeinde Gottes, hinzugehen und das Evangelium zu verkündigen. Und unsere Superstars ist nicht der berühmte Prediger aus Amerika, sondern der einzelne Christ, der geht. Und davon haben wir so viele Geschichten. Nur eine tolle, ich habe so viele, aber eine fand ich ganz lustig. Da steht ein junger Mann auf der Straße in der Dominikanischen Republik und erzählt am Go Day, am Tag der Evangelisation von Jesus. Kommt ein Verbrecher, steht mit seinem Messer vor ihm und sagt, gib mir alles, was du hast. Und der gibt ihm alles, was er hat. Sein Handy, sein Geld und so weiter. Und während er ihm alles gibt, verkündigt er das Evangelium. Wisst ihr, was passiert? Der Dieb tut Buße und gibt sein Leben Jesus. Freunde, wisst ihr, wir sehen eine Welle der Evangelisation und der echten Erweckung. Erweckung ist ja nicht ein tolles Gefühl in der Gemeinde, sondern Erweckung ist, wir sind on fire für Jesus. Und bei vielen Christen hört dieses Feuer der Erweckung nämlich bei der Tür auf. Dann steht irgendwie der Feuerwehrmann da und dann pssst, und das Feuer der Erweckung erlischt wieder, wenn man die Gemeinde verlässt. Ich sage euch, wenn ich die Gemeinde verlasse, dann fängt das Feuer erst recht an zu brennen. Weil Erweckung ist nicht nur ein tolles Gefühl drinne, sondern Erweckung ist, wir sind on fire für Jesus und gewinnen andere für ihn. Und das werden wir heute aber so richtig freisetzen. Aber so richtig freisetzen. Wisst ihr, es gab im letzten Jahr eine Begegnung zwischen mir und einem anderen Leiter und daraus entstand eine unglaubliche Vision von Gott, zwischen Ostern und Pfingsten die gesamte Gemeinde zu rufen, das Evangelium zu verkündigen. Wir bereiten jetzt schon nächstes Jahr vor, Easter von Ostern bis Pfingsten. Wir rechnen am Pfingstwochenende, es ist kein Spaß, dass 120 Millionen, das ist ungefähr 10% der gesamten Christen, dass 120 Millionen beten und das Evangelium verkündigen. Und jetzt stellt euch mal vor, 120 waren in Apostelgeschichte 2, also in 1 und 2, und beteten, dass der Heilige Geist kommt. Dann kam diese Kraft und diese paar Jungs haben unsere Welt auf den Kopf gestellt. Was geschieht, wenn 120 Millionen beten? Wir können es uns nicht vorstellen. Ich habe das Ganze im Gebet gesehen. Ich sage, eine Welle der Erweckung. Freunde, wir haben Leute in muslimischen Ländern am Beten. Das darf ich euch gar nicht verraten, wo wir Leute haben, die am Beten sind. Wir werden in den schlimmsten Gegenden, sind Menschen im Gebet, um für Erweckung zu beten. Gestern ruft mich der Pastor der größten Gemeinde in Indien an. Die haben über 450.000 Christen in Indien, einem Land der Verfolgung. Er sagt, Werner, wir werden alle dabei sein. Wir beten für Erweckung in Indien. Die größte Gemeinde in Afrika ist dabei mit über 1 Million, nur an einem Ort. Wir beten für Erweckung. Und es ist ein kleiner Hauskreis irgendwo in Paderborn, der betet für Erweckung. Um Zahlen geht es gar nicht. Sondern dass jeder dabei ist. Jeder zählt. Du zählst. Bei uns zählen nicht Zahlen. Und bei Gott zählen nicht Zahlen, sondern Menschen. Und darum geht's, dass der Einzelne betet. Ob es nun 2 sind oder 200, es ist vollkommen egal. Wir werden zehntausende Teams aussenden mit Jugend mit einer Mission, Campus für Christus. Ganze Netzwerke schließen sich zusammen, Ministries, um zu sagen, wir schicken Teams in Krankenhäuser, in Schulen, auf die Straße. Einzelne Christen gehen hin, Stadion, Events. Wir werden ein Lied um diese Welt singen. Kennt ihr wahrscheinlich, Waymaker, Miracle. Kennt ihr, ne? Light in the Darkness. 35 Boote werden durch Amsterdam, durch die Grachten fahren. Und im Rotlichtviertel werden wir singen Light in the Darkness und ich sehe schon Prostituierte, wie sie sich niederknien und ihr Leben Jesus geben. Wir gehen in jedes Dreckloch rein, damit das Evangelium verkündigt wird. Freunde, das ist, man kann es gar nicht beschreiben, was passiert. Sei einfach dabei. Mach einfach mit. Es ist gar nicht so kompliziert. Im Monat Mai zwischen Ostern und Pfingsten, egal was du machst, aber bete und erzähle Menschen von Jesus. Du kannst noch ein drittes machen, wenn du das siehst und sagst, Mensch, das ist ja unglaublich, was die auf die Beine stellen. Ich sage euch, wir sind immer noch ein kleiner Dienst, wir haben ein paar Spender und wir brauchen ernsthaft auch Ressourcen. Wenn du denkst, das ist eine Aktion, die lohnt sich, und das sage ich dir, die lohnt sich. Hilf uns mit Ressourcen. Wir brauchen kein Geld, mir geht es relativ gut, irgendwie komme ich schon über die Runden. Aber es braucht Geld, dass Millionen Christen hingehen. Das bedarf einer einem kleinen Gewaltakt. Und da sind wir dran. So, also das ist das Erste. Dann haben wir ein bisschen was mitgebracht. Wir wollen ja heute euch inspirieren, befähigen, beständig Menschen von Jesus zu erzählen. Und ich sagte euch, hier, das ist unser Klassiker How to Go. Das ist das einzige Buch nach der Bibel. Die Bibel ist natürlich das Buch. Warum es gar nicht mit dem Messer, dann kannst du hier wegschmeißen. Aber das einzige Buch jenseits der Bibel mit einer Garantie. Also die Garantie der Bibel ist völlig klar, wenn wir unser Leben auf Gottes Wort bauen, oh, da gibt es so viele Verheißungen. Hier die Garantie von diesem Buch, für die, die ihr hier seid, ein paar haben wir hier den Rest, wir kriegen das schon hin, ihr gebt uns das Geld und wir schicken euch die Dinger ganz schnell zu. Oder online, No Limits, in unserem Shop kriegt ihr das. Die Garantie ist von diesem Buch, ihr lest es, ihr wendet es an und nach kürzester Zeit werdet ihr Menschen zu Jesus führen. Wochen, Monate. Aber wenn du in einem Jahr keine Person zu Jesus geführt hast, kriegst du das Geld zurück. Garantie. Oder du kommst zu uns und wir helfen dir. Die beiden Möglichkeiten gibt es. So, also ihr Lieben, wir haben heute Abend was vor. Wir haben eine ganz klare Vision von Go Movement. Die Vision ist für uns, es gibt, ich glaube, 1,3 Millionen Soldaten in Amerika, 2 Millionen Soldaten in China. Wir träumen von der größten Armee der Welt. Millionen Christen, die von Gottes Liebe sprechen, von dem Frieden, der nur in Christus zu finden ist. Eine Armee, die für das Gute kämpft, nämlich dass Menschen zum Glauben kommen. Und die ersten 628 sind hier. Seid ihr ready? Seid ihr ready? Freunde, jetzt geht's los. Hab nämlich ausgerechnet, sagen wir mal, ich als Evangelist mache auch ab und zu größere Veranstaltungen. Jetzt stell mal vor, ich würde 10.000 Menschen pro Woche mit dem Evangelium erreichen. Jede Woche eine Arena mit 10.000 Menschen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Aber ich habe ausgerechnet, ich bräuchte 16.000 Jahre, um diese Welt zu erreichen. Problem wäre, ich wäre tot und der Rest auch. Jetzt stell mal Folgendes vor. Du erreichst nur eine Person die Woche. Also ich erreiche dich hier, komm mal her, komm mal zu mir. Und das war's. Also in der ersten Woche, ich habe ihn erreicht, aber in der zweiten Woche geht es weiter. Du erreichst den Nächsten und ich auch einen. In der dritten Woche sind wir schon zu viert und erreichen jeweils wieder einen. Dann sind wir acht. Du denkst, was für eine lahme Nummer. Aber jetzt hör zu. Ich mache 10.000 die Woche und ich brauche 16.000 Jahre. Ich erreiche nur eine Person und der macht das Gleiche. Wir haben in 34 Wochen die gesamte Welt erreicht. Das ist die Kraft der Multiplikation. Gott will nicht einen Evangelisten gebrauchen, sondern die gesamte Gemeinde. Das ist der Plan. Die gesamte Gemeinde. Alle sind aktiv. Und deswegen, wenn wir jetzt darüber reden, wie wir aktiv werden, ich muss nur zeitlich eine Orientierung haben, die habe ich komplett verloren. Eine Pause machen wir, sagen wir mal so gegen 9, kurze Pause und dann machen wir einen zweiten Teil. Ist das so halbwegs okay? Gut. Also was Evangelisation angeht, gibt es so viel falsche Lehre, die nicht biblisch ist. Was habe ich schon in Gemeinden gehört? Das ist nicht unsere Berufung. Ich sage, oh, wirklich? ist Gehorsam Gott gegenüber nicht deine Berufung, dann kannst du Jesus nicht Herr nennen. Dann sag Freund, Kumpel, Buddy. Aber er ist nicht der Herr. Wenn er der Herr ist, mache ich, was er sagt. So einfach ist das. Von einem habe ich gelesen, der schreibt, ja, das Evangelisation ist vielleicht nicht deine Berufung, das mache ich, deswegen gib mir dein Geld. Ich habe gedacht, ich bin in der katholischen Kirche. Das ist ein Ablasshandel. Also ehrlich, wenn du sagst, Mensch, die Berufung von Werner ist Evangelisation und du gibst mir dein Geld, ja ehrlich, dann müsstest du mir, sagen wir mal, 1 Milliarde geben. Etwas, was du dir gar nicht leisten kannst. Weil damit kann man sich gar nicht freikaufen. Meine Berufung ist, hier nicht Geld zu sammeln, sondern dich freizusetzen, es zu tun. Epheser 4. Nämlich jeder von uns hat die Berufung. Das ist Bibel. Alles andere streiche es. Es ist nicht biblisch. Von der Bibel her hat jeder Christ, ist nicht ein Evangelist, auch nicht ein Gitarrist, aber jeder Christ ist ein Zeuge für Christus. Das ist die Bibel. Alles andere streiche es. Egal, wer es gesagt hat. Sorry, Freunde, aber Apostelgeschichte 1, ihr werdet Kraft empfangen, gilt ja für alle. Okay, jetzt geht's los. Wir haben also die größte Botschaft dieser Welt. Das ist vollkommen klar. Eine Botschaft, die so einzigartig ist. Ich war so mittlerweile in fast 150 Ländern. Ich habe schon so manches gesehen in der Welt. Ich war am heiligsten Ort in Indien, in Varanasi am Ganges River. Und die glauben ja ernsthaft, man geht in diesen Fluss rein und wäscht sich rein von Sünde. Also haben wir gedacht, wir schwimmen mal ein bisschen. Ich bräuchte hinter eine Dusche, weil ich war dreckiger als vorher. Und es musste feststellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Wasser mich wirklich reinwaschen kann von Schuld. Ich war sehr nah an Mekka dran. Ich darf nicht die ganze Geschichte erzählen, die ist wild. Aber ich habe mit einem Moslem dort gesprochen. Die haben nicht die Gewissheit des ewigen Lebens. Und wir lieben Moslems. Du kannst, egal mit wem du sprichst, aus unterschiedlichen Religionen, egal welcher Weltanschauung, einer sticht aus allen heraus, der sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Es kommt keiner zu Gott außer durch mich. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er gestorben ist. Freunde, er sticht aus allem heraus. Ich bin es, sagt er. Vergiss den Rest. So einfach ist es. Wir haben eine Botschaft, die ist gigantisch. Jesus Christus, wenn du dich ernsthaft einmal mit beschäftigst, das ist kein Mann mit langen Haaren und irgendwelchen Schlappen, der durch Israel geschlappt ist. Es ist Gott, der auf die Welt gekommen ist. Es ist Gott, der auf die Welt gekommen ist. Wir haben eine Botschaft, die ist so sensationell. Und deswegen fangen wir mal mit einigen entscheidenden Fragen an. Also heute wird gearbeitet. So, jetzt kommt die erste Folie. Was glaubst du? Mach mal an. Ach da, guck mal da. Also, glaubst du, dass Jesus Gottes Sohn ist? Ja? Glaubst du, dass Jesus für uns aus Liebe gestorben ist? Okay. Glaubst du, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Der einzige Weg zu Gott ist. Und dass Menschen ohne Jesus für ewig verloren sind. Das glauben wir. Das ist so elementar, was wir glauben. Der Mensch ohne Jesus ist für ewig verloren. Ewig. Ich meine, denk mal über die Ewigkeit nach. Ich weiß, wie meine Ewigkeit aussieht. Ich weiß es. Also wenn ich sterbe, best case, ich war ja schon 4-mal fast tot. Also ehrlich jetzt? Ich weiß, dort wird es gigantisch. Es gibt keine Trauer, kein Leid. Gott ist absolute Liebe, mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Gott ist totaler Frieden. Und jetzt stell dir mal vor, die Hölle ist nicht der Ort, wo Party gefeiert wird, was ich früher dachte. I'm on the highway, nix da. Wo Gott nicht ist, ist keine Liebe, sondern Hass. Wo Gott nicht ist, ist kein Frieden. Wo Gott nicht ist, ist kein Licht, sondern Finsternis. Also ein Wochenende krank zu sein, finde ich schon schlimm. Aber die Ewigkeit, weil es steht so viel auf dem Spiel. Und da ist ein liebender Gott, der seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit wir nicht die Ewigkeit dort verbringen, müssen, sondern Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Unser Gott ist ein liebender Gott. Der ist nicht exklusiv, der hat nur ein paar ausgesucht und der Rest, zack, weg damit. Sondern unser Gott lädt uns alle ein und sagt, kommt zu mir. Ich will euch Leben geben, Leben bis in die gesamte Ewigkeit. Das, wenn wir das glauben, und jetzt 2. Korinther 13, 5, prüft euch, stellt selber fest, ob euer Glaube noch lebendig ist. Freunde, wenn wir das alles glauben, wenn wir glauben, Jesus ist Gottes Sohn, er ist aus Liebe für uns gestorben, er ist auferstanden am dritten Tag, es gibt keinen anderen Weg in die Ewigkeit und ein Mensch ohne ihn ist verloren. Da frage ich, wie können wir dann schweigen? Stell dir mal vor, in deinem Umfeld, jemand hat ganz schwer Krebs. Und du weißt ja, noch 3 Wochen zu leben, das war's. Und du hast eine Tablette, die schluckt er und ist auf der Stelle geheilt. Was machst du? Ah, nee, das gebe ich ihm nicht. Ah, das wäre ganz schön fies. Sag mal, das, was wir haben, Reinhard hat früher gesagt, the gospel is the best pill. Das Evangelium ist die beste Tablette. Von dem, was wir haben, ist so kostbar. Ist so unglaublich kostbar. Wir haben den größten Schatz auf Erden. Das Evangelium ist der größte Schatz auf Erden, der allergrößte. Das hast du, wenn du an Christus glaubst. Wir haben das Allergrößte. Gibt nichts Vergleichbares. So, jetzt machen wir die zweite Frage. Was glaubst du? Nächste Folie machen wir. Wie viele, welcher Anteil aller Ärzte sollen Kranke behandeln? Was glaubst du? Wie viele Ärzte in Deutschland sollen Kranke behandeln? 5%? 25? 15? Wer lacht denn da? Klingt lustig, oder? Ich meine, stell dir mal vor, nächste Woche sagen alle Ärzte nichts, wir machen es nicht. Nur 5% aller Ärzte sagen, okay, wir fahren ins Krankenhaus und wir arbeiten. Es ist Chaos. Nächste Woche werden Menschen sterben, die würden sonst überleben. Weil nur 5% aller Ärzte arbeiten. Wenn morgen nur 5% aller Piloten arbeiten, habe ich ein Problem. Komm nicht zurück nach Berlin. Okay, was glaubst du, wie viel Prozent, nächste Folie, wie viel Prozent aller Christen sollen anderen das Evangelium erzählen? 5? 25? 50? 100? 100. 628 Menschen sind entweder hier oder gucken online zu. Wie viele von diesen 628 sollen das Evangelium weitergeben? 628, 100%. So einfach ist es. Das Tragische ist nur, wie viele von den 1,1 Millionen Christen in Deutschland sind bemüht, anderen von Jesus zu erzählen. Wahrscheinlich 5%. Dann gibt es Menschen. Ich habe heute eine getroffen, von Schlossplatz, Sabrina. Saß ich, wie sie auf einer Parkbank saß. Oh Mann, ich habe die gesehen, die tat mir so leid. Sah so fertig aus. Ich habe mich hingesetzt, habe dir von Jesus erzählt. Ich sage, dein Leben war nicht immer leicht. Nein, sagt sie, auf gar keinen Fall. Ich sah, völlig gestrandete Person. Mir so von Gottes Liebe erzählt. Vielleicht hat sie das noch nie gehört, obwohl sie hier in Stuttgart ist. Wahrscheinlich ist noch nie jemand stehen geblieben, hat der von Jesus erzählt. Und deswegen gibt es einen Plan, nämlich beständig Menschen von Jesus erzählen. Jetzt kommt die Kracherfolie. Und jetzt bitte die nächste, die nicht, sondern wann hast du, genau, jetzt wird es wild. Also ehrlich, sei ehrlich zu dir selbst. Wann hast du das letzte Mal jemand in deinem Alltag von Jesus erzählt? Das musst du ja nicht öffentlich sagen, du musst es nicht bekennen, wir wollen dich nicht auspfeifen, darum geht's gar nicht. Du musst einfach mal nur ehrlich zu dir selbst werden. Und jetzt, damit keine Verdammnis ankommt, wir sind alles geliebte Kinder Gottes. Wir sollen als geliebte Kinder Gottes Nachahmer Christi werden, oder? Okay, also das ist hier unsere Grundlage. Ich will jetzt hier keine Verdammnis, all das nicht, sondern wir wollen einfach nur mal ganz ehrlich sein. Überleg mal, wann hast du das letzte Mal jemand von Jesus erzählt? Heute? Melde dich nicht, bitte. Aber denk mal drüber nach. Letzte Woche? Letzten Monat, letztes Jahr, ich weiß es nicht mehr, eine Kiste fehlt, noch gar nicht. Denk mal drüber nach. Kreuz mal an, so innerlich. Und sag, das könnten wir steigern. Also ich sag mal, wenn du heute sagst, Bingo, alles klar. Letzte Woche noch gut im Rennen. Letzten Monat, naja, auch immer noch gut. Alles danach, daran werden wir heute arbeiten. Jetzt stell dir mal vor, du könntest einen Lebensstil leben, wo du im Alltag einfach Menschen von Jesus erzählst, erlebst, wie Menschen zum Glauben kommen, wie Kranke geheilt werden, wie das völlig normal für dich ist. Ich war mit einem Freund, der heute für uns arbeitet, waren wir letztes Jahr im Kanzleramt, weil ich habe mir doch gedacht, die Ampelregierung, der fehlt ein bisschen Weisheit Gottes. Und deswegen gehen wir nochmal hin und fangen wir gleich mal mit dem Kanzler an, dem auch. Und dann waren wir unterwegs zum Kanzleramt, war Tag der offenen Tür, ich habe also den Herrn Scholz getroffen. Und mein Freund, während wir dorthin gehen und wieder zurückgehen, wurden 3 Leute geheilt. Wir sind einfach nur hingegangen, um den Bundeskanzler zu treffen. Ich habe also mit ihm gesprochen. Und mein Freund hat auf dem Weg, während wir dort, wurden ja alle gecheckt, während wir dort in der Schlange standen, hat er für Leute gebetet. Und die Frau vor ihm, die ist ausgerastet, die sagt, wie haben Sie denn das gemacht? Ich habe total schwere Rückenschmerzen. Und die war vollständig geheilt. Und das war einfach unser Alltag. Also, so, und jetzt kommt's. Du sollst zum Alltagshelden werden. Darum geht's. 628 Christen, 628 Alltagshelden, die im Alltag ganz einfach Menschen von Jesus erzählen. Ready? Okay, Nummer 1, werde zum Alltagsheld. Apostelgeschichte 4, Vers 20, der haut rein. Also die, die gerade noch Jesus verraten haben, die, die gerade vollkommen versagt haben und jetzt steht über die Jungs geschrieben, denn es ist uns unmöglich, das ist unser neuer Lebensstil. Es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Es ist uns unmöglich. Der normale Zustand, es ist mir nicht möglich. Das drehen wir jetzt um. Es ist uns unmöglich. Wir können nicht mehr anders. Jesus Christus lebt. Er ist auferstanden. Er hat die Tür in die Ewigkeit geöffnet. Ah. Jetzt stell dir mal vor, du wirst zum Alltagshelden. Wenn meine Frau sagt, Werner, kannst du noch tanken fahren? Normalerweise sage ich, nee, kannst du das nicht machen? Heute sage ich, na klar, weil ich weiß, ich bezahle bei der Tankstelle. Und was mache ich an der Tankstelle? Natürlich, meine Chance. Ich spreche die Person an und ich erzähle der Person von Jesus. Ich nutze Alltagssituationen, um Menschen von Christus zu erzählen. Meine Frau ist Pastorin, die ist keine Evangelistin. Sie arbeitet nebenbei immer noch im Krankenhaus. Wie oft kommt sie zurück? Ist zwar müde, ich weiß, meine Frau, so eine kleine zierliche Süße, erzählt mir, wie so ein heftiger Rocker eingeliefert wurde mit Tattoos und. Und meine kleine süße Krankenschwester schnappt sich diesen Rocker und führt ihn zu Jesus. Wisst ihr, das ist super, dass du jetzt klatscht, aber das Beste ist, wenn du es machst. Das ist der Punkt und wir werden gleich ganz praktisch daran gehen, wie das bei dir im Alltag eingearbeitet wird. Nochmal ganz kurz zu einem, Gott, wie gesagt, beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Die ganze Bibel ist voll davon. Mose konnte nicht reden, er hat gestottert. Schau mal vor, er steht da vom Pharao. Wer bist denn du? Ja, ich bin der Moses. Den hätten sie rausgetragen, bevor er fertig war mit seinem Namen. Die ganze Bibel ist voller Leute, die so sind wie er. Aber wisst ihr, und jetzt gucken wir uns an und sagen, oh mein Herr, ich kann auch nicht reden. Sind wir doch ehrlich, weißt du, wie oft habe ich unter meinem Versagen gelitten. Und trotzdem hat er gesagt, ich nehme dich, Werner, mach dir gar keine Sorgen. Es gibt keine Superstars im Reich Gottes. Die gibt es nicht. Und dann ruft der Herr Jesaja und sagt, wen soll ich senden? Was sagt Jesaja? Ich bin bereit, sende mich. Freunde, das ist unser Gebet heute Abend. Du sagst, ich kann nicht, ich traue mich nicht. Egal. Er sagt, ich gebe dir meine Kraft, meine Power, meinen Geist. Und du sagst, Herr, hier bin ich, sende mich. Und dann geht's los. 628 Alltagshelden. Jetzt der erste Schlüssel ist die Kraft eines fokussierten Lebens. Die Kraft eines fokussierten Lebens. Paulus sagt von allen Läufern, 1. Korinther 9, 24, 26, von allen Läufern, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Manch ein Christ, ach, Hauptsache ich komme in den Himmel an. Vergiss den Unsinn. Lauft so, dass du ihn gewinnst. Hier ist ein Kampf zu kämpfen. Menschen auf dem Weg in die Ewigkeit ohne Christus. Und wir laufen den Kampf. Wir gewinnen Menschen für Christus. Paulus, oh, wer im Wettkampf siegen will, das spricht mich alles hier an, setzt alles dafür ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt? Wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Ich weiß genau, wofür ich mich mit aller Kraft einsetze. Oh, ist das gut. Schau mal, vom Musiker, die üben Stunden, Tage, Wochen, Jahre lang für Ruhm, der so schnell zu Ende ist. So schnell zu Ende ist. Sportler geben alles für diesen kurzen Zeitraum, wo sie berühmt und bekannt sind. Und danach alles vorbei. Geschäftsleute machen so viel für Reichtum, der so vergänglich ist. Wir kämpfen für etwas, was nicht vergänglich ist. Und deswegen sagt Paulus, fokussiert. Was ist der Fokus in deinem Leben? Nächste Folie, überleg mal, was ist der Fokus in deinem Leben? Was ist der stärkste Gedanke in deinem Leben, in deinem Alltag? Woran denkst du? Mach dir mal Gedanken. Instagram? Netflix? Dein Spaß? Sorgen? Also was sind die stärksten Gedanken, die dich in deinem Alltag bewegen? Also das ist jetzt wirklich Arbeit. Also du musst jetzt über dich nachdenken. Du musst jetzt nicht über mich nachdenken, sondern über dich. Was sind die stärksten Gedanken? Schreib das mal auf. Haben wir noch diese Folie? Was ist der, vielleicht schreibst du es dir mal auf. Was sind die stärksten Gedanken? Worum dreht sich alles bei dir im Alltag? New York Times schreibt über die Generation von heute, die Mi-Mi-Mi. Generation. Es geht alles nur um mich. Kennst du das? Siehst du so ein Selfie oder so ein Bild mit 50 Leuten? Du guckst nur, wie siehst du aus? Zumindest mache ich das. Und denke mir, Mensch, siehst du wieder doof aus. Ach. Wisst ihr, wie oft dreht sich alles nur um mich? Und jetzt kommt's. Christus ist vollkommen anders. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wenn es nur um dich geht, du verlierst dein Leben. Ein egoistischer Lebensstil führt in Leere. Es geht alles nur um dich. Aber wer sein Leben in dieser Welt loslässt, er wird es für die Ewigkeit gewinnen. Wenn du ein glückliches Leben leben willst, Freunde, kümmere dich um andere. Hat mir Nick Vujicic, der Mann ohne Arme und Beine, gesagt. Such jemanden, den es schlechter geht wie dir. Kümmere dich um andere. Und das macht er, keine Arme und keine Beine. Du lebst nicht nur für dich, ganz ehrlich. Wie oft habe ich das in meinem Leben erlebt? Ich kümmere mich um Gottes Sachen, er kümmert sich um meine. Wow, was für ein Deal. Funktioniert bei mir seit Jahrzehnten. Ich kümmere mich um seine Dinge in meinem Alltag. Und das ist mein Rezept. Ich bin total fokussiert. Ich habe mich vor 3,5 Jahren entschieden, am 01.01.2021 werde ich jeden Tag eine Person ansprechen. Jeden Tag. Atme durch, das wird nicht mein Aufruf sein am Ende. Und ich bin jeden Tag total fokussiert. Ich bin heute Morgen aufgestanden, ich bin zum Flughafen gefahren, in der S-Bahn habe ich den ersten Typen angesprochen, Palästinenser. Habe dem erzählt, dass Gott Palästinenser liebt und so weiter. Dann war ich im Café, habe mir einen Kaffee geholt, der Frau habe ich kurz ins Gespräch. Dann war ich in der Schlossstraße und dann kam eben diese Sabrina im Park, die so ziemlich hilfebedürftig aussah und dann noch eine Person. Einfach, weil ich fokussiert bin. Ich will Menschen von Jesus erzählen. Ich habe letzte Woche in Manila in einem Gottesdienst gesprochen und ging in die Gemeinde und auf Weg zur der Gemeinde stand eine Tür auf und ein Mann stand in der Tür und ich kam mit dem ins Gespräch und er hat sich auf der Stelle bekehrt. Und ich habe gedacht, wisst ihr was, wie viele sind in die Gemeinde gegangen und haben den Typen nicht gesehen? Jesus aber hat ihn gesehen. Wisst ihr, wir haben den Fokus. Oh ja, ich muss in den Erweckungsgottesdienst gehen. Aber wir verpassen die Erweckung. Ich habe den angesprochen, er hat auf der Stelle sein Leben Jesus gegeben. Wir leben fokussiert. Jesus sagt, Johannes 4, die Frau am Brunnen, Jesus war ja total müde und evangelisiert die Frau am Brunnen. Und dann kommen die Jünger und sagen, was soll das denn hier und so weiter. Und was sagt Jesus? Das, was ich hier mache, ist meine Speise. Das macht satt. Hast du schon mal jemanden zu Jesus geführt? Überleg mal. Überleg mal, wie das Gefühl war. Oh, ich meine, ich mache das ja immer wieder. Und ich kann mich immer wieder darüber freuen. Das ist meine Speise. Wenn sich alles um mich dreht und ich lebe nur für mich, du bist innerlich leer. Aber wenn du dich um andere kümmerst, wow, du wirst gesegnet. Interessant, oder? Also deswegen, fang an, deine Gedanken zu erneuern. Du bist fokussiert. Und es geht nicht nur um dich, sondern du sagst, ich will heute ein Segen für jemand anderes sein. Eine Entscheidung. Morgens gleich früh, du stehst noch im Bad und was auch immer, putzt Zähne und machst alles Mögliche, damit du halbwegs normal und fit aussiehst. Und sagst, heute dreht sich, du guckst in den Spiegel und sagst, heute dreht sich nicht alles um den Typen oder um die Frau, die ich hier gerade sehe. Sondern ich bin ein Segen für andere. Wir wollen Menschen segnen, wir lieben Menschen, weil so ist Gott. Und du sagst, heute will ich jemanden mit dem Evangelium erreichen. Überleg mal, jeden Morgen, aber kleine Schritte. Du wirst dann vielleicht nicht jeden Tag jemanden mit dem Evangelium erreichen, da kommen wir gleich zu. Kleine Schritte. Ich werde dich nicht überfordern, aber herausfordern. Du sagst, ich werde heute jemand dienen, jemand helfen. Wenn dein Fokus ist, ich will, dass Menschen zu Jesus kommen, dein Leben wird anders. Dein Leben wird anders. Also Nummer eins, wir haben die allergrößte Botschaft dieser Welt. Das ist das Evangelium. Die allergrößte, wichtigste Botschaft dieser Welt. Jesus will uns zu Alltagshelden machen. Jeden Einzelnen, dich. Wir alle sind berufen, das Evangelium zu verkündigen. Der erste Schritt dazu ist ein fokussiertes Leben. Du lebst nicht mehr nur für dich, sondern wenn wir Christus nachfolgen, ganz ehrlich, ich meine, wenn ich die Evangelien lese, ich denke, also Jesus, irgendwie hast du nicht alles richtig gemacht, oder? Ich meine, der kniet vor diesen Jüngern nieder und wäscht ihnen die Füße. Wenn dir mal vorstellst, wer Jesus ist, der Schöpfer des Universums, kniet nieder und dient Menschen. So ist unser Gott. Anders, völlig anders. Fang mal an, im Alltag Menschen zu dienen. Du fällst auf. Also nicht komisch, spinnerhaft, religiös, irgendwie. Völlig normal. Völlig normal. Aber dien mal Menschen. Das spricht laut. Aber da bleiben wir nicht stehen, sondern wir natürlich verkündigen das Evangelium. Also unser Fokus ist anders. Ich weiß nicht, wollen wir eine kleine Pause machen? Oh, gefühlt könnten wir jetzt eine kurze, wollen wir 5 Minuten Pause machen? Oder wollt ihr durchziehen? Einer will Pause, der Rest durchziehen? Können wir mal 5 Minuten Pause? 5 Minuten Pause? Okay, ganz schnell. 2 Möglichkeiten jetzt. Du gehst ganz schnell auf Toilette, wenn es unbedingt notwendig ist. Du kannst dir das How-to-Go-Buch holen oder kannst mit einem Nachbarn reden. Aber steh auf und beweg dich, weil jetzt kommt der entscheidende Teil, der extrem wichtig ist. 5 Minuten Pause. Aber ich sag euch, 5 nach 9, sitzt am Platz, schnallt euch an und dann geht's weiter.